Die Rede ist im Folgenden nicht von dem Kapitalismus und von dem Nationalismus, den man in ein Verhältnis setzen müsste, sondern von kapitalistischer Vergesellschaftung und nationalistischer Ideologie. Meint also Kapitalismus und Nationalismus, also diese Begriffe unterstellen, dass es so auf einer Ebene stünde. Es geht da aber um einen Zusammenhang, also einerseits zwischen der kapitalistischen Gesellschaft und andererseits, also auf der einen Seite und einer bestimmten Ideologie, einer bestimmten Denkweise auf der anderen Seite. Und daher also finde ich es schärfer, eben von kapitalistischer Vergesellschaftung auf der einen Seite zu sprechen und von nationalistischer Ideologie auf der anderen. Das war also die erste These. Die zweite: Es gibt zwar keine sich ewig gleiche kapitalistische Gesellschaft, sondern diese, die kapitalistische Gesellschaft, ist zeitlich wie örtlich verschieden. Sie wandelt sich also historisch und ist je nach Ort, je nach Land unterschiedlich. Dennoch ist ihr allgemeiner Charakter hervorzuheben. Es gibt also durchaus Merkmale, die die gesamte kapitalistische Gesellschaft, also sowohl zeitlich als auch örtlich, überschreiten. Nämlich eine bestimmte Art von Herrschaft, also sie ist erstmal Herrschaft von Menschen über Menschen und sie ist Ausbeutung von Menschen durch Menschen, und das aber nicht in direkter Form, wie in vormodernen Zeiten, sondern in versachlichter Form. Herrschaft stellt sich also nicht direkt dar, dass einem jemand sagt, was man zu tun hat, sondern das Ganze stellt sich dar als abstrakter Zwang eines über den Individuen stehenden Systems, aber nicht als direkte Anweisung. Und dieses Allgemeine wiederum stellt sich auf nationaler Ebene unterschiedlich dar, und diese ist jeweils spezifisch zu erfassen. So also auch die bestimmte deutsche Form kapitalistischer Gesellschaft. Dieses Deutsche ist der kapitalistischen Gesellschaft weder entgegengesetzt noch in irgendeiner Weise zur Seite gestellt. Es gibt nicht einerseits jetzt den Kapitalismus und andererseits irgendwie bestimmte nationale Besonderheiten, die dann irgendwie nebeneinander stehen und irgendwie sich miteinander verquicken oder so, sondern also es gibt jeweils also eine ganz bestimmte Form von kapitalistischer Gesellschaft, und diese würde ich jetzt als eine deutsche bezeichnen. Und dieses Deutsche ist der kapitalistischen Gesellschaft weder entgegengesetzt noch zur Seite gestellt, sondern Deutsch meint, und diese These werde ich dann versuchen herauszuarbeiten und zu belegen, das ungehemmte Wüten des kapitalistischen Prinzips. Also das Gegenteil von dem, was gemeinhin gedacht wird. Gemeinhin wird gedacht, das sei was typisch Amerikanisches, ne, der Kapitalismus. Ich würde genau sagen, also das typisch Deutsche ist das ungehemmte Wüten. Wird sich im Vortrag, hoffe ich, entfalten. Zu fragen ist vor dem Hintergrund nicht, warum ein derartiges Menschheitsverbrechen wie das in Auschwitz, warum das in Deutschland geschah, wird ja häufig gefragt, ne? Also warum passierte das in Deutschland? Sondern ich würde genau andersrum fragen, warum passiert es nicht in Frankreich? Warum passiert es nicht in England? Warum passiert es nicht in den USA? Warum passiert es nicht in der Sowjetunion? Kapitalistische Gesellschaft ist zentral als eine Krise zu fassen, und die Krise unter deutschen Bedingungen ist weder auf den weder auf den Staat noch auf den Markt zu setzen. In Deutschland zerstören beide die Freiheit des Individuums und sind beide miteinander ununterscheidbar ohnehin verquickt. Ich überspringe jetzt mal eine und komme zur sechsten. Also Deutsch ist vor diesem Hintergrund, den ich hier entwickeln möchte, eine bestimmte Art zu denken und eine bestimmte Art zu handeln. Und diese ist meines Erachtens nicht auf Deutschland beschränkt, sondern sie ist universalisierbar, also weltweit verallgemeinerungsfähig. Deutsch kann gelernt werden und wird gelernt. Abschließende These steht jetzt hier etwas am Ende und ohne Begründungszusammenhang. Ich stelle sie einfach nur so vor: Die Solidarität mit dem Staat Israel ist die Quintessenz sämtlicher Kritik am Staat und an der Nation. So, das waren die in den Raum geworfenen Thesen als erster Teil des Vortrags. Und ich möchte jetzt im Folgenden, der zweite Teil jetzt, möchte ich das als historischen Begründungszusammenhang, einen historischen Begründungszusammenhang liefern, vor dem diese Thesen klarer dastehen können. Also historisch, wie gesagt. Also ich beginne mit einem sehr frühen Punkt kapitalistischer Entwicklung, die ich also als historischen Prozess begreife, und nämlich mit der liberalen Gesellschaft Ende des 18. Jahrhunderts. Also wir befinden uns dann also in der Zeit der Französischen Revolution ungefähr, oder also 1789, oder ein paar Jährchen eher, also der US-amerikanische oder amerikanische Unabhängigkeitskrieg mit der Unabhängigkeitserklärung von 1776, also die ersten bürgerlich-nationalen Staaten entstehen. Und dies passiert im Kontext der sich von den vormodernen adlichen Zusammenhängen befreienden neuen bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft, die entsteht. Und dazu gibt es eine ganz bestimmte bürgerliche Denkweise auch. Zentral steht dafür der englische, besser noch schottische Autor Adam Smith mit seinem Buch Wohlstand der Nationen. Nicht der Nationen wohlgemerkt, sondern der Nationen im Plural. Oder auch sein Schüler, kann man sagen, David Ricardo. Das ist also die klassische englische bzw. schottische Nationalökonomie, die theoretische Begründung für die neue entstehende bürgerliche kapitalistische Gesellschaft lieferte. Smith spricht in seinem Buch vom Wohlstand, der weltweit zu schaffen ist, und von der Freiheit, die weltweit zu schaffen wäre. Sagt also, diese neue bürgerliche Ordnung, die kapitalistische Gesellschaftsordnung, soll eine sein, die weltweit Freiheit und Wohlstand für alle Menschen bereitstellt, erzeugt. Er sagt, dass es keinen herrschenden Staat geben soll, also er grenzt sich durch von dem ab, was vor ihm war, also speziell vom absolutistischen Staat, und sagt also, diese neue bürgerliche Gesellschaft, die am Reifen ist, die in der alten heranreift, die soll eine sein, die keinen Staat, zumindest keinen starken Staat mehr nötig hat. Der Staat soll vielmehr nur ein Nachtwächter sein, also der so nachts mal schaut, ob alles noch in Ordnung ist und so, und dann wieder geht. Also kein hart durchgreifendes Instrument, sondern so einen netten Papi halt, ne? Und er verspricht, alle Menschen sollen frei und gleich sein, und das allgemeine Streben der Menschen nach Glück soll abgesichert werden, und es wird auf eine Wirtschaftsordnung gesetzt, die keine Krisen mehr kennt. Es gäbe, so Adam Smith, einen natürlichen Ausgleich durch Angebot und Nachfrage. Also ja, das lernt man heute eigentlich schon in der Schule, in so irgendeinem Wirtschaftskundeunterricht. Da gibt es irgendwie eine Angebotskurve und eine Nachfragekurve und so ein Zeug. Und die gleichen sich irgendwie aus. Und da wissen über den Markt alle, wie viel hergestellt werden müssen. Also es gibt einen natürlichen Ausgleich. Ja? Und es gibt einen natürlichen Wirtschaftskreislauf. Da knüpft dieser liberale, bürgerlich-kapitalistische Theorie an den, also an noch frühere ökonomische Auffassungen an, also Kühne, eine Theorierichtung, die man die Physiokraten nannte, heute auch noch nennt. Kühne war von Haus aus eigentlich Mediziner, der hat nebenbei auch noch den Blutkreislauf des Menschen als erster oder als einer der ersten erforscht und kam auf den gar nicht so dummen Gedanken, diesen Blutkreislauf zu übertragen auf den Wirtschaftskreislauf, dass es da so ähnlich funktioniert. Und sagte halt, also auf der einen Seite gibt es einen Kreislauf des Geldes und auf der anderen Seite einen Kreislauf von Waren, und die müssen sich möglichst miteinander decken. Und das Ganze läuft natürlich, und sofern niemand eingreift, auch problemlos. Und angesichts seiner Theorien würde er gefragt, so Herr Kühne und so weiter, wenn Sie jetzt König wären, was würden Sie denn da machen? Und dann meinte er nichts. Und da wurde er dann gefragt, also wer soll denn dann regieren? Und darauf die Antwort, der Markt. Also es soll keine eingreifende Instanz geben. Und das wurde von Smith und Ricardo dann in Grundzügen dann auch übernommen. Also das sind die Grundzüge liberaler, bürgerlich-kapitalistischer Theorie und Ideologie. Das Ganze gründet auf dem Tausch, Waren gegen Geld, und das sei angeblich frei, weil alle können das tun oder lassen, und das Ganze sei gleich, also alle sind nur Besitzer von Waren und die schieben sich ihre Güter und ihre Gelder hin und her, und sei auch noch gerecht, weil sozusagen eben auch rücktauschbar ist und weil sozusagen alle gleichen Zugang zu allen Produkten haben. Und also das wurde das Versprechen einer freien, gleichen und gerechten Gesellschaft damit in die Welt gesetzt. Und das Ganze sollte als Staat und als Nation funktionieren. Es wurde also die Nation gedacht als ein fortschrittlicher Kampfbund der Bürger für das Glück. Also einerseits soll es sozusagen reine sachliche Gesetze geben, die der Wirtschaft, die der Ökonomie. Und das Ganze sollte verbunden sein durch einen rationalen Staat, in dem sich Menschen aufgrund vernünftiger Gesetze zusammenfinden. Und gemeinsam bildet man also eine Nation, ja, in Frankreich die Grande Nation. Und Und dieser Zusammenhang sollte als solcher, also als fortschrittlicher Kampfbund der Bürger für das Glück gegen den Adel, gegen die Reaktion, halt Glück über die Menschheit bringen. Das im groben Grundzug bürgerlich-liberale Vorstellung von Staat und von Nation und von Ökonomie. So, daran entfaltete ab Mitte des 19. Jahrhunderts gab es daran eine radikalsozialistische Kritik. Also Leute, die gesehen haben, dass die kapitalistische Ordnung sehr wohl nicht einfach Glück, Freude und Wohlstand über die Welt verteilt. Also das ersten waren diese französischen und auch teilweise auch englischen radikalen Frühsozialisten, Gracchus Babeuf als Beispiel, oder dann die ab sich Mitte des 19. Jahrhunderts halt entwickelnde, also dann vor allem in Deutschland entwickelnde kritische Theorie von Karl Marx, die also sich zentral dadurch auszeichnete, dass sie diese liberale Denkweise, das liberale Denken über Ökonomie, über Staat und über Nation, also einer immanenten Kritik unterzog. Also nicht von außen heran, also es geht, viele leben in Armut und wir wollen aber, dass sie besser leben, sondern also immanent zu argumentieren, also die Gesetze der bürgerlichen Ökonomie zu studieren und zu fragen, wohin führt das, wie die selbst denken und also eine Gesellschaftsordnung quasi aufgrund ihrer eigenen Gesetze zu untertreiben, sage ich mal, oder zu unterwühlen. Herr Saar also, zur damaligen Zeit, und das ist für das, was jetzt kommt, im Vortrag wichtig, also England als den entscheidenden Vorreiter der kapitalistischen Gesellschaft. Also Marx war von dem Glauben durchdrungen, dass England die fortschrittlichste Nation der damaligen Zeit sei, oder denke ich auch recht hatte. Also glaubte, so wie die englischen Verhältnisse sind, also so rational und so von der Ökonomie bestimmt und so sachlich, also mit dem Wegtreten des durchgreifenden Staates, also so, das sei so die Tendenz, auf die ganze Welt hinströmt, hintendiert. So, was Marx zentral formulierte als Grundgedanken dieser Gesellschaft, dieser bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft, ist also, was er davon ausging, dass sie darauf gründet, dass alle produzierten alle hergestellten Produkte, dass die im Tausch verglichen werden zu Waren und demzufolge dann nur noch für Geld zu haben sind und dass dabei gleichzeitig die Tätigkeiten, die diese Waren erzeugen, also die jeweiligen Arbeiten, die jeweiligen konkreten Arbeiten, dass die ebenfalls miteinander verglichen werden, dabei von ihrer Besonderheit abgesehen wird, abstrahiert, wie Marx sagt, also von dem, was sie sinnlich ausmacht, abstrahiert wird, real abgesehen wird in einem gesellschaftlichen Prozess und damit die Menschen ihrer eigenen Tätigkeit, wie in einem früheren Text sagt, entfremdet werden. Also sie werden von etwas abgetrennt, was sie selber tun und damit einem gesellschaftlichen Zusammenhang unterworfen, den sie selbst hervorbringen. Das ist so der zentrale Gedanke, den Marx entfaltet. Also eine kapitalistische Gesellschaft als eine, in der die Individuen, die in ihr Leben durch ihr Handeln einen Zusammenhang erzeugen, der sich ihnen gegenüber verselbstständigt und Macht über sie gewinnt. Also etwas Selbsterzeugtes. Also die kapitalistische Gesellschaft hat Naturgesetze. Naturgesetze kann man ja nicht beeinflussen. Die kommen eben einfach, aber diese Naturgesetze sind von den Menschen selbst erzeugt, also der zentrale Gedanke. Und das liegt halt daran, wie in dieser Gesellschaft wie in dieser Gesellschaft der Zusammenhang organisiert ist, der Zusammenhang der Individuen miteinander. Und der läuft also, wie Marx das darlegt, und von da werden wir dann sozusagen auf den Zusammenhang dann zum Staat und zur Nation auch kommen, also über Arbeit und über Wert. Und zwar, also ging er also von dem Gedanken aus, also dass die Arbeit, die Individuen leisten, dass die nicht, wie das die bürgerlichen Ökonomen dachten, die ist nicht Wert, sondern sie erzeugt erst Wert. Also der Wert stellt sich an einem einzelnen Produkt dar. Die Frage ist dann also nicht mehr wie bei den Ökonomen, wie viel Arbeit in einem Produkt steckt und dann dafür sorgt, dass diese einen so und so großen Wert hat, sondern das Problem stellt sich genau andersrum. Warum überhaupt stellt sich menschliche Arbeit an einem Produkt als ein Wert dar und warum haben dann Produkte Preise? Also warum ist es überhaupt so, dass Gegenstände für Geld zu haben sind? Also warum ist der gesellschaftliche Reichtum so organisiert, dass Menschen nur dann in seinen Genuss kommen, wenn sie dafür eine entsprechende Geldmenge vorstrecken können? Das ist also die ganz zentrale Frage. Ne? Und das ist so der Kernpunkt, um den sich diese ganze Problematik dreht. So, in dieser Gesellschaft, in dieser kapitalistischen Gesellschaft, die ist dadurch ausgezeichnet, dass der gesellschaftliche Zusammenhang im Tausch an einem Ding erscheint. Also, wenn jetzt Produkte hergestellt werden, die werden von vereinzelten Produzenten hergestellt und diese vereinzelten Produzenten werden erst miteinander vermittelt. Also Gesellschaft stellt sich erst durch Vermittlung her, dadurch, dass Individuen ihre Produkte aufeinander beziehen. Dadurch vermittelt sich erst Gesellschaft. Und also im Tausch beziehen Produzenten ihre Produkte aufeinander und es erscheint am einzelnen Produkt ein gesellschaftlicher Zusammenhang. Und dieser tritt ihnen dann letztendlich entgegen, also am Geld, als dem, wie Marx es sagt, gesellschaftlichen Vermittlungszusammenhang, den eine einzelne Person wie in der Tasche mit sich trägt. Also Geld ist für Marx Gesellschaft. Also es ist ein ganz skurriler Gedanke, der aber auf den Punkt bringt, wobei wir es mit einer kapitalistischen Vergesellschaftung zu tun haben. Also wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, Gesellschaft ist ja ein Verhältnis, ne? Also ein Verhältnis kommt von Verhalten. Also wie verhalten sich Menschen zueinander? Wenn ich mit jemandem ein Verhältnis habe, dann verhalte ich mich öfters mal zu jemandem. Ne? Wie verhalten sich Menschen zueinander? Und ein Verhältnis ist dann ein generalisiertes Verhalten. Und dieses Verhalten zueinander stellt sich an einem Gegenstand dar, also am Geld. Also das quasi, was Marx sagt, also das Verrückte dieser Gesellschaft. Also dass ein Zusammenhang, ein Verhältnis, also etwas per se immer Unterschiedliches und Lebendiges und Vielfältiges, dass das auf einmal an einem Gegenstand erscheint, also als etwas Unveränderliches und Starres. Das ist sozusagen das Paradox dieser Gesellschaft, warum diese so schwer durchdringlich ist und als immerwährend erscheint und als gar nicht unbedingt von Menschen gemacht, sondern als natürlich gegeben. Das Ganze gibt es nur, weil sich Menschen im Tausch aufeinander beziehen, und das müssen sie, also um das zu tun, müssen sie wiederum auf eine bestimmte Art und Weise handeln. Und also Marx sagt, die treten selbst als Subjekte auf. Und das heißt, also die handeln in einer bestimmten Form, also in einer Form, die diese Gesellschaft notwendig macht. Also sie machen sich zu Anhängseln dieses gesellschaftlichen Prozesses, den sie selbst zu Wege bringen, und in dieser Struktur handeln und agieren sie als Subjekte. Und das wiederum können sie nur durch den Staat, weil der Staat als ein Zusammenhang jene Instanz ist, die überhaupt erst das Recht setzt und jeden Einzelnen als Rechtsindividuum bestimmt und dabei also Verhältnisse absichert, in dem sozusagen frei und gleich Waren getauscht werden. Was man aber nicht sieht, ist, dass überhaupt, damit das überhaupt passierte, dass da ein historischer Gewaltakt vorneweg lag. Also Marx nennt ihn dann, also im Kapital dann die historische Akkumulation des Kapitals. Also er sagt, dass überhaupt erstmal die massenhaft Produzenten von ihren Produktionsmitteln historisch enteignet wurden. Ja. Also dass der dieser freien und gleichen und gerechten Gesellschaft, wie sie sich die Liberalen vorstellen, also Smith und Ricardo, dass der ein gewaltförmiger Enteignungsprozess vorausging, in dem halt, also in einem historischen Kapitel im Kapital lang und breit beschrieben, also massenhaft Bauern von ihren Ländereien vertrieben worden sind und dabei eben wirklich der gesellschaftliche Reichtum quasi zersplittert wurde und in private Verfügung geriet. Und dadurch erst können Produkte privat erscheinen und dadurch erst können vereinzelte Produzenten ihre Produkte als Waren aufeinander beziehen. Also dahinter steht immer der Staat als eine gewaltförmige Macht, der dann aber mit der Durchsetzung dieser Gesellschaft in den Hintergrund gedrängt ist. Man sieht das nicht mehr. Also dass da eine gewaltförmige Macht dahinter steht, die das Ganze irgendwann mal zu Wege gebracht hat. Also es erscheint dann so, als sei der Staat nur noch ein Nachtwächter. Aber man sieht nicht mehr den blutigen Gewalt- und Terrorakt. Also Marx sagt, das Kapital kam aus allen Poren Blut und Schweiß triefend zur Welt. Aber dieses Blut und diesen Schweiß, das sieht man nicht mehr. Das macht nur noch die historische Analyse deutlich. Also damals sah man das nicht, sieht heute anders aus. Aber damals erschien diese liberale Gesellschaft tatsächlich als so frei und gleich und gerecht. Also der Staat setzte überhaupt erst den Wert und damit die Warenförmigkeit. Und damit machte er die entsprechenden solche gesellschaftlichen Verhältnisse möglich. Kein Moment. Also was ein ganz entscheidender Punkt jetzt noch ist, also ist die Problematik, dass in dieser Gesellschaft, also das hatte ich dargelegt, das ist für das, was jetzt kommt, im Folgenden noch, also von sehr großer Wichtigkeit. Also einerseits werden also im Vollzug dieser Gesellschaft werden die einzelnen Produkte gleichgesetzt. Also im Tausch sind die alle gleich. Also sind nur noch, sie unterscheiden sich nur gemäß ihrem Wert. Aber als sie werden im Tausch absolut gleichgesetzt einander. Und so auch die Tätigkeiten, die Produkte herstellen. Also sie werden miteinander verglichen und unter einen einheitlichen Maßstab gebracht. Und nur noch sozusagen, sie unterscheiden sich nur nach der Größe oder Kleinheit des Wertes und gelten aber also in dem Zusammenhang als miteinander identisch. Nur der Größe nach voneinander unterschieden. Und das Gleiche trifft auch die einzelnen Individuen, die in dieser kapitalistischen Gesellschaft leben. Also sie werden als Staatsbürger, werden sie miteinander verglichen. Sie werden also nicht nur verglichen, sondern sie werden auch gleichgesetzt. Also sie gelten als Staatsbürger, sich also als absolut identisch einerseits, also in doppelter Hinsicht werden die identisch gesetzt. Ne? Also einerseits gleichen sie sich untereinander, also wie ein Ei dem anderen gleicht oder so. Wobei, na gut, das ist der Vergleich schlecht. Also Eier unterscheiden sich, die sind größer oder kleiner. Also das nicht, sondern also absolut identisch, also als Staatsbürger. Also ist ja sozusagen also der Grundsatz der Menschenrechte auch. Also alle Menschen sind frei und gleich, unterscheiden sich in nichts. Also so ist das Subjekt dieser Gesellschaft gedacht, also der Staatsbürger als nationales Subjekt. Also sie unterscheiden sich in nichts. Und andererseits unterscheiden sie sich auch nicht in sich selbst. Also, ich weiß nicht, ich bin jetzt 35, irgendwie sah ich vor 30 Jahren anders aus. Also ich erinnere mich nicht, aber vermutlich. Ne? Und also ich gelte aber immer noch als das gleiche Wesen. Oder wenn ich mit 18 einen Vertrag unterschrieben habe, kann der gut und gerne heute noch gelten. Ich kann nicht sagen, ach naja, damals und da war das und das und da weiß ich auch nicht, warum ich das damals unterschrieben habe. Ich bin doch heute ein ganz anderer Mensch. Also das würde man nicht durchgehen lassen. Also man gilt als sowohl, die Menschen in dieser Gesellschaft gelten sowohl untereinander als auch in sich selbst als absolut identisch. Sie werden als identische Subjekte gefasst. So, also sowohl die Produkte werden gleichgesetzt, als auch die Individuen. Die Produkte werden zu Waren gleichgesetzt und die einzelnen Individuen in ihrer Verschiedenartigkeit werden zu Subjekten gleichgesetzt. Also mal Grundzug dieser Gesellschaft. So, und das ist also es handelt sich dabei um eine Form von Gesellschaft, die also im Gegensatz zur direkten Herrschaft vormoderner Zeiten also sich vollzieht als eine versachlichte Herrschaft, also am Geld, das die Individuen zueinander in eine Beziehung setzt, und am Staat, der ein Rechtsverhältnis setzt, aber eben nicht direkt durchgreift. Also es gibt Gesetze, die vermittelt gelten. Also kann jetzt nicht hier der Staat kommen und sagen, hier mache das und das und dann habe ich das zu tun, sondern also es gibt einen gesetzlichen Rahmen, den man einklagen kann, oder man kann dann vor Gerichte gehen und seine Rechte durchsetzen. Also es ist ein Zusammenhang von vermittelter Herrschaft. Und dieser gesamte Zusammenhang dieser kapitalistischen Gesellschaft vollzieht sich also als ein versachlichter und vermittelter. Also es handelt sich um einen Zusammenhang, der am Ding erscheint und über Sachen vermittelt ist. Und ein Zusammenhang, der rechtlich vermittelt ist und nicht ein direkter Abhängigkeitszusammenhang. Das ist die, also zumindest die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft, wie sie sich zum Anfang des 19. Jahrhunderts etablierte und in der das einzelne Individuum also eine ganz zentrale und entscheidende Instanz war. Also das einzelne Die Gesellschaft wurde also tatsächlich als eine von Individuen gedacht, die miteinander im Verhältnis stehen und also sich zueinander vermitteln müssen. Und die marxische Argumentation versucht da aufzuzeigen, dass also genau das nicht funktioniert, also dass es sich zwar um eine versachlichte und verdinglichte Herrschaft handelt, die in dieser Gesellschaft besteht, dass die aber gleichzeitig also nach wie vor Herrschaft fortsetzt. Also es handelt sich um einen Zusammenhang, in dem sich Herrschaft an einzelnen Dingen darstellt, also nicht mehr direkt ausgeübt wird, aber eben trotzdem ein Zusammenhang von Herrschaft bleibt. Also die Menschen werden nach wie vor eben ausgebeutet, nur nicht mehr eben mehr direkt, also indem sie sich beispielsweise in feudaler Abhängigkeit befinden, sondern sie werden darüber ausgebeutet, dass sie ihren Lebensunterhalt nur fristen können, indem sie arbeiten gehen und dafür Geld verdienen, und um halt sich Waren besorgen zu können. Also es gibt niemanden, der ihnen sagt, dass sie das tun müssen, ne? Aber es gibt einen gesellschaftlichen Zwang, ne? Und einerseits, es besteht nach wie vor Ausbeutung, aber eben in versachlichter Form. Und das Gleiche gilt eben auch für Herrschaft. Es gibt nicht mehr die direkte vormoderne Herrschaft, aber es gibt einen Staatszusammenhang. Und diese Nation, die von sich sagt, sie sich darstellt als ein Kampfbund der Bürger für Glück und für Wohlstand, ist tatsächlich eine fortgesetzte Herrschaft von Menschen über Menschen. Nur eben nicht eine direkte Herrschaft von Menschen über Menschen, kein autoritärer, absoluter Staat, sondern ein Zusammenhang, der rechtlich vermittelt ist, der aber sehr wohl die Ausbeutung von Menschen durch Menschen absichert. Und vor allem wies Marx in diesem Zusammenhang nach, dass die kapitalistische Gesellschaft eine ist, die also zur Überproduktion tendiert und damit systematisch Krisen auslöst. Krisen, in denen der gesellschaftliche Zusammenhang auseinanderbricht, in dem mehr produziert wird, als von den Menschen verbraucht wird, als konsumiert wird, und die Produkte keinen Absatz finden. Und in diesem Zusammenhang halt dieser Zusammenhang von Ware und Geld auseinanderbricht, Menschen massenhaft freigesetzt werden, also nicht mehr arbeiten können, also nichts mehr konsumieren, womit sich die ganze Angelegenheit dann permanent weiter aufheizt und zuspitzt. Und genau in dieser Situation lässt dieser Analyse zufolge der bürgerlich-liberale Kapitalismus sein menschliches und humanes und humanistisches Antlitz fallen, und hervor kommt wieder die blutige Fratze des Herrschaftszusammenhangs. Also man könnte sagen, der liberale Nachtwächter lässt den blutdürstigen Kettenhund von der Leine und sorgt dann wieder auf direkte Art und Weise dafür, dass Herrschaft und Ausbeutung erhalten bleiben und weiter durchgesetzt werden. Also die Grundthese, dass die liberale kapitalistische Nation von Anbeginn bereits das Moment der Unterwerfung in sich trägt und dieses Prinzip, worauf sie basiert, dass also die einzelnen Menschen, dass die verglichen werden zu Subjekten, und dass sie einem Zusammenhang unterworfen werden, einem versachlichten Zusammenhang, der sich von ihnen verselbstständigt. Wobei sie immer noch sie selbst bleiben. Also am Anfang ist dann noch die Spannung da. Also das einzelne Individuum ist da und die einzelnen Individuen werden verglichen zu Subjekten und werden einem Herrschaftszusammenhang unterworfen, den sie selbst erzeugen. Okay, aber damit sind immer noch die einzelnen selbstständige Individuen und damit haben Einzelne immer noch die Möglichkeit, vor Gerichte zu gehen, wenn sie ungerecht behandelt werden. Aber sie erzeugen aber in dieser Art und Weise, wie Gesellschaft funktioniert, einen Zusammenhang, in dem sie als Einzelne komplett zerrieben werden. Also weil sie erzeugen, wie gesagt, also einen Zusammenhang, der sich von ihnen verselbstständigt und der eigengesetzlich agiert. Und der sich von ihnen verselbstständigt und Gesellschaft hervorbringt, die prinzipiell ohne Individuen funktioniert. Also das Individuum hätte sich nur dann verwirklichen können, wenn es tatsächlich, also sagen wir mal im 19. Jahrhundert, sozusagen die liberalen Ideologen beim Wort genommen hätte und gesagt hätte, ja, was ihr versprecht, ist eine gute Sache, Glück und Wohlstand finden wir auch prima, aber das klappt so nicht. Also solange Herrschaft und Ausbeutung, wenn auch in versachlichter Form, so aber doch prinzipiell fortbestehen, solange wird das nicht eingelöst. Deswegen muss also sowohl dieser Zusammenhang über den Wert als auch über den Staat abgeschafft werden. Das heißt, sowohl das Geld als auch die Nation müssen verschwinden und stattdessen eine Gesellschaft frei miteinander verbundener und sich frei entfaltender Individuen entstehen. Das wäre die Perspektive gewesen, mit der die Versprechen der liberalen Ideologie hätten eingelöst werden können. Also hätten können. Ja. Aber genau das ist nicht passiert, sondern die kapitalistische Gesellschaft immer weiter in Krisen hineintrudelnd veränderte sich auf ihrer eigenen Grundlage. Also sie modernisierte sich, aber nicht in einem revolutionären Sinne, im Sinne einer, also nicht, sie ging nicht über sich selbst hinaus, wie das die marxische Vorstellung gewesen ist. Also Ausbeutung, also die versachlichte Ausbeutung und Herrschaft wurden nicht prinzipiell abgeschafft, sondern es kam zu einer Reformierung dieser Gesellschaft auf dem Boden dieser Gesellschaft. Und das also ging einher mit der Krise von 1873 bis 1878, also eine klassische Überproduktionskrise ist das gewesen. Und in dieser Krise zeigte sich, dass die bisherige liberale Form von Organisation von Gesellschaft nicht funktioniert und dass vor allem dieser von den Liberalen einst beschworene liberale und freie Wirtschaftskreislauf, dass das nicht funktioniert, sondern dass es tatsächlich eben eine eingreifende staatliche Instanz braucht, die in Krisensituationen für Ruhe und für Ordnung sorgt. Und das setzte sich, also diese neue Form von Gesellschaft setzte sich in Deutschland durch. Also in Deutschland entstand eine neue Form von kapitalistischer Gesellschaft, die sich dadurch auszeichnete, dass sie autoritär organisiert war. Also es stand nicht mehr das freie, liberale Individuum im Mittelpunkt, der einzelne vernünftige Mensch, sondern im Mittelpunkt standen jetzt autoritäre Wirtschaftsstrukturen, die den einzelnen Individuen ihrerseits sagten, wo es lang geht. Also in Deutschland war also historisch betrachtet ein rückständiges kapitalistisches Land, und genau diese Rückständigkeit wurde in Deutschland ausgenutzt, um sich sozusagen an vorderste Front in der kapitalistischen Entwicklung zu stellen. Weil also diese klassische alte liberale westliche Gesellschaft, wie sie in Frankreich und wie sie in Großbritannien bestand, die konnte diesen Krisenprozessen nicht trotzen. Also zeigte sich als instabil vor allem im Zuge einer ständig anwachsenden kapitalistischen Entwicklung. Und vor diesem Hintergrund wurde durchgesetzt, also setzte sich ein spezifisch deutscher autoritärer Kapitalismus durch. Also eine Gesellschaft, in der die einzelnen Individuen in Massenorganisationen eingespannt waren, also speziell die Arbeiter sich früh in Gewerkschaften und Massenparteien organisierten, die halt wirklich straff teilweise militärisch organisiert waren, in der also das Proletariat weniger den militanten Aufstand gegen die Ausbeutungs- und Unterdrückungsgesellschaft lernte, als vielmehr sich gut im Arbeitsprozess zu engagieren und dort zu funktionieren. Dasselbe passierte aber auch auf der gesellschaftlichen Gegenseite, also bei den Unternehmern. Es entstanden halt Unternehmensverbände, entstanden Monopole, Kartelle, Trusts, und dieser klassische Unternehmertypus, sage ich mal, so Siemens zum Beispiel, der verschwand also zugunsten von puren Managern. Ne? Also die an sich in dieser Gesellschaft angelegte Tendenz der Versachlichung und diese Tendenz, dass gesellschaftliche Gesetze über die Individuen bestimmen, das verselbstständigt sich also und kommt also immer mehr zum Tragen, indem die Einzelnen also zu bloßen Rädchen werden, die in so einem Getriebe letztendlich funktionieren. Das ist aber nichts, was prinzipiell in dieser Gesellschaft angelegt war, sondern was sich also erst in der historischen Entwicklung durchsetzte. Und in dieser Gesellschaft wird auch prinzipiell anders gedacht, diese Gesellschaft geht nicht mehr von der Vernünftigkeit, von der prinzipiellen Vernünftigkeit der Einzelnen aus, sondern es kommt zu einer, gesellschaftliche Zusammenhänge werden biologisch und naturalistisch von Einzelnen gesehen, und diese Nation, die einst als liberaler Kampfbund der Bürger für das Glück betrachtet wurde, die wird zum Volk. Erst hier wird der Nationalismus die bestimmende Kraft. Also ich würde nicht sagen, dass der Nationalismus das Erste war und aus diesem dann die Nation resultierte. Also nicht Menschen begannen national oder nationalistisch zu denken und deshalb dann eine Nation zu gründen, sondern meines Erachtens genau andersrum. Also die Nation ist ein Produkt der kapitalistischen Gesellschaft, nämlich genau dieser liberale Kampfbund. Und aufgrund der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft, hin zu einer immer stärkeren Krisenhaftigkeit und hin zu einer immer organischeren Entwicklung, also dass der gesellschaftliche Zusammenhang wie ein natürlicher erscheint, sich immer mehr von den handelnden Individuen verselbstständigt, immer mehr Zwangsgewalt wird. Also erst vor diesem Hintergrund entsteht dann aus der Nation eine nationalistische Ideologie, die also die Nation nicht mehr als einen vernünftigen Zusammenhang denkt, wie das noch in Frankreich oder in England der Fall war, oder 1776 bei der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern in Deutschland setzt sich jetzt ein Begriff von Nation durch, die Nation zentral als Volk denkt, also etwas Organisches, Biologisches, biologisch Gedachtes sich imaginiert, und wo davon ausgegangen wird, man gehört natürlicherweise per Blut, per Gen, per Abstammung natürlicherweise dieser Nation an. Es handelt sich also angeblich um einen organischen und biologischen Zusammenhang. Also während die Liberalen im 18. Jahrhundert, denen war klar, dass diese nationale Gesellschaft eine ist, also die künstlich ist. Also bürgerliche Leute sind gegen den Adel angetreten und haben gesagt, hier, hallo, der Tauschwert und der allgemeine Wille, also das Gesetz soll uns alle bestimmen und wir wollen, dass es frei und gleich und gerecht zugeht. So wird jetzt im 19. Jahrhundert in Deutschland gesagt, das Ganze ist ein organischer und biologischer Zusammenhang und Vernunft ist sowieso nicht, Vernunft ist Lug und Trug. Also so ungefähr sagt es da Nietzsche, ich kürze ihn ab und verfälsche ihn ein wenig, eigentlich mag ich ihn, aber trotzdem kann man ihn auch ein bisschen platt auch darstellen, dann kriegt man das ganz gut hin so. Aber ganz prinzipiell, zumindest so wie er verstanden wurde, kann man das auf jeden Fall so machen. Also was behauptet wurde, ist halt die Ewigkeit von Leid und Qual und Krieg und Unterdrückung. Also nicht mehr die Gesellschaft wird immer vernünftiger, also von die liberalen Begründer kapitalistischen Denkens ausgegangen waren. Die haben halt gesagt, Ausbeutung und Unterdrückung kann man abschaffen. Nur Marx hat ihnen nachgewiesen, so wie ihr denkt und handelt, kann man es überhaupt nicht abschaffen. Aber das war sozusagen zwar ein immanenter Streit auf einer Grundlage, aber die sich wandelnde bürgerliche Ideologie, also die sagt, Leid und Qual und Krieg und Unterdrückung werden ewig bestehen. Die liegen schon in der Natur des Menschen angelegt, also genau wie die Nationen auch. Die Menschen gehören natürlicherweise Nationen an, die quasi Völker sind. Und diese stehen natürlicherweise gegeneinander und müssen immer Kriege gegeneinander führen. Und das Stärkste setzt sich durch, genauso wie in der Natur halt. Also da überlebt auch nur der am meisten kämpft und am angepasstesten ist. Also diese bürgerliche Ideologie wandelt sich grundlegend. Das ist sozusagen worauf ich prinzipiell hinaus will. Also dass in der kapitalistischen Gesellschaft selbst, die anfangs vernünftig war und vom Wert und vom allgemeinen Willen strukturiert war, dass die an sich schon eine war, in der sich die Gesetze verselbstständigt haben und über den Köpfen der handelnden Individuen agierten. Sorry, tut mir leid. Die über den Köpfen der Individuen agierten und gleichzeitig sah das dann also so aus, dass sich diese Gesellschaft in so einer Weise grundlegend wandelte, dass dieses in dieser Gesellschaft angelegte Individuum zerstört wurde. Und also der Zusammenhang, der von den Menschen selbst hervorgebracht wird, sorgt dafür, dass die Individuen, die überhaupt als ein Produkt der kapitalistischen Gesellschaft sind, dass diese letztendlich von einem selbst erzeugten Zusammenhang zerrieben werden. Und genau vor diesem historischen Hintergrund, also dem der Zerstörung des Individuums, genau vor diesem Hintergrund ist dieser spezifisch deutsche Entwicklung zu sehen, also diese Entwicklung setzt sich rein nur in Deutschland durch, also eben als autoritär kapitalistischer Staat, und sie schuf die Grundlage dafür, dass dann im 20. Jahrhundert im Zuge einer weiteren gesellschaftlichen Krise, dass sich da der Nationalsozialismus als eine Gesellschaft durchsetzte, die dann nochmal ganz und gar anders funktionierte. Also grob umrissen als eine, in der sich ein kollektiver Zusammenhang herstellte durch, also es wurde in dieser Gesellschaft die absolute Unterwerfung der Einzelnen unter das Kollektiv und unter den Staat eingefordert, der in dem Sinne nicht mal mehr ein Staat war, sondern, wie der Franz Neumann das sagt, ein Unstaat, also einer, in dem das einzelne Individuum überhaupt keinerlei rechtlichen Spielraum und keinerlei rechtliche Eingriffsmöglichkeiten hatte, sondern ein Staatswesen, in dem die einzelnen komplett willkürlichen Entscheidungen unterworfen würden. Und also wenn Marx im 19. Jahrhundert davon ausging, dass die Krise genau das Moment ist, worauf er die Hoffnung setzte. Also Marx meinte halt, also in der Krise zeigt sich, dass die einzelnen Produkte, die miteinander verglichen werden und zu Waren werden und darüber sich in einer vermittelten Form Herrschaft und Ausbeutung durchsetzen, dass die sozusagen nicht zusammenpassen, dass also infolge einer Überproduktion die Waren nicht mehr in Geld umsetzbar sind, darin wird und dann sozusagen nicht mehr absetzbar sind, weil das Geld einfach nicht da ist, womit die gekauft werden. Also es zeigt sich da ein Ungleichgewicht. Und daran setzte Marx Hoffnung. Er meinte also, darin zeigt sich, dass die Waren gar nicht natürlicherweise, also dass die Produkte nicht natürlicherweise Waren sind, sondern dass sie, dass diese Form ihnen fremd ist. Und an der Krise zeigt sich, dass die nicht ineinander aufgehen. Also zeigt sich quasi, um mit Adorno zu sprechen, das Nicht-Identische am Produkt. Also, dass das Produkt nicht darin aufgeht, nur eine Ware zu sein, das zeigt sich in der Krise, also sagen in negativer Form. Und genauso beim am Menschen, ne? Also dass die Individuen mehr sind als Subjekte, zeigt sich eben auch dann in der Krise, wenn der Staat wieder durchgreift und die Individuen also mit dem Zusammenhang in Konflikt geraten. Also, dass das Ganze eine Konflikt, dass die gesamte kapitalistische Gesellschaft ein widersprüchlicher, zerrissener, konfliktgeladener Zusammenhang ist, das zeigt sich in der Krise. Und für Marx ist das noch eine Hoffnung. Und genau dieses Moment, was laut der Analyse von Marx die Gesellschaft auseinanderreißen soll und die Hoffnung gibt auf eine Revolution, die zum Kommunismus führt, also zu einer Gesellschaft, in der es keinen Staat und kein Kapital gibt. Also ungefähr dasselbe, wie was man dann vielleicht auch als Anarchie bezeichnen mag. Also auf jeden Fall nichts mit Staat und nichts mit Geld. Dieses Moment, diese Krise, die anzeigen soll, ja, das Ganze kann auseinanderfliegen und das Ganze ist es. Das Ganze ist revolutionierbar. Genau dieses Moment wird dann skurrilerweise im Nationalsozialismus zu dem, was die Gesellschaft zusammenhält. Max Horkheimer sagt in einer Schrift, die heißt Der autoritäre Staat, er bestimmt diesen Zusammenhang, also diese Krise, also er sagt, es kommt. Mich verquasselt. Es kommt zu einer Hypostasierung, also Überhöhung, sage ich mal, Hypostasierung der Krise für die Dauer des ewigen Deutschland. Also die Krise wird ein Dauerzustand. Und also genau das, was die Gesellschaft auseinandertreiben sollte, nach klassisch-marxischer Ansicht, genau das wird dann im nationalsozialistischen Unstaat zu genau dem Moment, was die Gesellschaft zusammenschmiedet. Also die Einzelnen gehen also davon aus, also sind also von einem permanenten Bewusstsein von der Krise durchdrungen und sind also überzeugt davon, also permanent am Abgrund zu stehen, und das wird ihnen also permanent auch wiederum vor Augen gehalten, dass es so ist, und sie halten sich selbst unentwegt vor Augen und müssen sich also begreifen die Krise nicht mehr als ein Moment, dass sie auseinandertreibt und als ein Moment, dass sie halt so eine Revolution anstiften könnte, sondern sie begreifen die Krise genau als das Moment, warum sie zusammenhalten sollen. Also wenn die Krise kommt, und so wird ja heute über Krise immer allgemein diskutiert, also dann müssen alle, wenn Krise kommt, und heute gilt das als Selbstverständlichkeit, ne? Und das ist postfaschistisch, also ein Erbe des Nationalsozialismus. Also wenn Krise kommt, heißt es, wir müssen zurückstecken. Wenn Krise kommt, heißt es, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Wenn Krise kommt, heißt es, es kommen harte Zeiten auf uns zu, und dann müssen wir alle gemeinsam durch. Und das ist sagen, das Erbe, das ist eine Form, Gesellschaft zu tragen, die der Faschismus in die Welt gesetzt hat. Also bei Marx bedeutet Krise eben noch was vollkommen anderes. Also bei Marx bedeutet Krise jetzt muss man den Gürtel nicht mehr enger schnallen. Also jetzt zeigt sich, diese Gesellschaft ist am Ende. Und jetzt lässt sie sich revolutionieren und jetzt kann der gesellschaftliche Reichtum angeeignet werden. Jetzt zeigt sich, dass er nicht mehr im Geld aufgehen muss. Und jetzt zeigt sich, dass die Menschen nicht mehr in Staat und Nation geschliffen und gleichgemacht werden müssen, sondern jetzt zeigt sich, dass die Möglichkeit freier Individualität gegeben ist. So, und dieses Verständnis von Krise kehrt sich also im Nazifaschismus komplett um. Also die Individuen sind keine Individuen mehr und wollen keine Individuen mehr sein. Also dieses Spannungsverhältnis, was ich gekennzeichnet habe. Also das Individuum ist ja in Analogie zur Ware, die sowohl gebrauchswert ist als auch wert. Also sowohl natürliches, nutzbares Ding als auch ein gesellschaftlicher Ausdruck eines gesellschaftlichen Zusammenhangs. So ist auch das einzelne Individuum gleichzeitig natürliches Wesen, also mit einem bestimmten Alter, einem bestimmten Charakter, einer bestimmten Klassenzugehörigkeit, einer bestimmten Biografie, einem bestimmten Geschlecht, einem bestimmten Gesicht, Augen, Nase, Ohren, Zunge. Also was Natürliches und Veränderliches und andererseits eben, wie von mir dargestellt, identisches Staats- und Nationalsubjekt. Und als solches sind die dann alle gleich in sich und unter sich. Und also da besteht ein Spannungsverhältnis. Also wenn man mich jetzt als bürgerliches Subjekt denkt, habe ich sowohl eine bestimmte Geschichte und ein bestimmtes Aussehen und eine bestimmte Sprache und so weiter. Und gleichzeitig bin ich aber identisches, gleichgesetztes Subjekt der Menschenrechte beziehungsweise des bürgerlichen Staates. Also und das ist ein Spannungsverhältnis. Und in diesem Spannungsverhältnis entfaltet sich das bürgerliche Subjekt. Ich muss also nämlich als ein Wesen, das sowohl veränderlich ist, als auch immer dasselbe. Also ich muss damit leben, dass ich mich verändere und dass ich dabei trotzdem ich bleibe. Und ich habe irgendwie innerhalb einer bürgerlichen Gesellschaft die Chance und die Möglichkeit, da was draus zu machen, oder ich krieg's halt nicht hin. Und das ist halt das große Problem, man kriegt es halt nicht hin. Also wenn eine Gesellschaft in einem im großen Maßstab dazu führt, dass es die Subjekte massenhaft eben nicht mehr hinkriegen, dann kam es dann eben also zu der Tendenz, dass sich diese einzelnen Subjekte nach außen verhärten und also diese veränderliche und individuelle Form nicht mehr, nicht die Form, sondern den Inhalt, also den individuellen Inhalt nicht mehr haben wollen und sich da quasi auf diese reine abstrakte Form des Staats- und Kollektivsubjekts reduzieren. Also eine Gemeinschaft zu bilden, einen kollektiven Herrschafts- und Unterwerfungszusammenhang und diesen wiederum nach außen durch Gewalt abzustützen versuchen. Also im Nationalsozialismus, also ganz zentral ist dieser gewaltförmige Zusammenhang des Kollektivs identischer Teile dieser Volksgemeinschaft, der wurde eben nur hergestellt durch Abgrenzung von der sogenannten Gegenrasse, also im Massenmord an 6 Millionen Juden und einem dafür in die Welt gesetzten Vernichtungskrieg. Also man glaubte sich permanent unterwühlt und zersetzt von einer Macht, die einem gegenübersteht. Und man hielt gleichzeitig den Zusammenhang nur aufrecht, indem man permanent hasste und permanent mordete. Also eine, würde ich sagen, also diesen zugespitzten Begriff zu bringen, der Nazifaschismus war ein Produktionsverhältnis des Todes. Also ein Gesellschaftszusammenhang, der darauf gründet, dass Individuen nicht mehr Individuen sein wollen, sondern nur noch Staatssubjekte, nur noch im kollektiven Zusammenhang existieren, gleichzeitig aber anerkennen müssen, dass sie immer noch ja Individuen sind. Sie wollen es zwar nicht, aber sie bleiben irgendwie Haut und Haar. Das löst permanenten Hass aus und permanente weitergehende Verunsicherung, weil man eben nicht absolut identisch sein kann. Also man muss sich noch immer weiter im kollektiven Zwangszusammenhang zusammenschmieden und das passiert eben mit der Beziehung, sich ins Verhältnis setzen zur permanenten Krise und diese Krise immer wieder austreiben wollen durch Hass auf die jüdische angebliche Gegenrasse, die angeblich an dieser Krise schuld wäre. Also man mordet permanent, um sich als identisches Kollektiv zusammenzuhalten. Und versucht damit die innere Spannung, also dieses dialektische Auseinandertreiben sowohl der kapitalistischen Gesellschaft selbst, die also ein krisenhafter Zusammenhang ist, als auch des einzelnen Individuums, das genauso krisenhaft ist. Also Gebrauchswert und Wert müssen im werden versucht, gewaltförmig zusammenzuhalten, und Individuum und Subjekt werden versucht, gewaltförmig zusammenzuhalten. Also im völkisch-identischen Kollektiv. Und das passiert dadurch, dass Massenmord betrieben wird. Also das Nicht-Identische, wo sich quasi zeigt, dass man nicht so identisch ist, wie man es gerne sein möchte, wird also in den Juden dargestellt, und sie werden stellvertretend dafür, dass man selbst nicht so identisch ist, wie man es gerne sein müsste, wie man es gerne wäre, systematisch ermordet. Also damit wird sozusagen das Bekenntnis zum Tod und das Vollstrecken des Todes zum zentralen gesellschaftlichen Moment. Also nicht umsonst hatte die SS-Division, die Vernichtungslager kontrolliert haben, also den Totenkopf als Symbol. Ne? Also wir bringen euch den Tod, wir machen, dass ihr verschwindet. Also wir reduzieren euch auf nichts als eine Masse von Haut und Knochen. Das ist die Botschaft. Also es ist die Botschaft des identischen deutschen Kollektivs, dass sich sein Zusammenhang, ein Zusammenhalt nur durch Massenmord und Vernichtung darstellt. Also einen Zusammenhang, der nur erzeugt werden kann dadurch, dass man anderen den Tod bringt. So, ne? Das ist quasi so, also ich sag mal, die Flugbahn der kapitalistisch-nationalen Gesellschaft. Ne? Also ich hatte das angefangen mit der Darstellung mit dem liberalen Zusammenhang. Also ich versuche das Ganze jetzt nochmal kurz abschließend zu bündeln. Also angefangen hatte ich mit einer liberalen Gesellschaft, wo sich die Nation als Kampfbund der Bürger für Glück versteht, die von der Harmonie ausgeht, von der Harmonie von Wirtschaft und Gesellschaft. Und diese ist von Marx einer radikalen Kritik unterzogen worden, weil er ihnen nachwies, so vernünftig ist eure Gesellschaft nicht, die ihr euch vorstellt, sondern das ist eine, in der Ausbeutung und Herrschaft fortbestehen, wenn auch, und das rechnet Marx dem Kapitalismus zugute, also er ist nicht nur ein Feind des liberalen Kapitalismus, sondern durchaus auch ein Freund davon, also nämlich in dem Sinne, dass eine versachlichte Herrschaft besser ist als eine direkte. Aber er sagt eben, so gut eure versachlichte Herrschaft ist, auch die muss noch verschwinden. Ansonsten, also passiert das nicht, was ihr versprecht, was ihr euch und anderen versprecht. Also die Gesellschaft, eure Gesellschaft zeigt nicht auf Glück und Wohlstand, sondern zeigt auf Krise und Armut. Und die ist zu brechen. Und das ist nicht geschehen. Stattdessen wurde sozusagen das Individuum als vernünftige Instanz von der selbst erzeugten, versachlichten Gesellschaft zerrieben und die Vernunft zerstört, die einst in dieser Gesellschaft angelegt war. Und aus der Nation entstand, also zumindest in Deutschland, ein Zusammenhang des Volkes. Und aus der liberalen Denkweise wurde eine nationalistische Denkweise. Und im Zuge weiterer krisenhafter Erschütterungen setzte sich dann in Deutschland ein völkisches Kollektiv als Herrschaftsform durch, in dem der Zusammenhang durch Massenmord gestiftet wurde. Und jegliche staatliche Vermittlung, die es noch Ende des 19. Jahrhunderts gegeben hatte, wird also stillgestellt, stattdessen eben ein nationalsozialistischer Unstaat. So, und vor diesem Hintergrund gilt es meines Erachtens, Gesellschaftskritik in der Art und Weise neu zu formulieren, dass man einerseits darauf drängt, dass eine Gesellschaft, die einen derartigen Massenmord hervorbrachte, die aber eben nochmal grundsätzlich von einer kapitalistischen Gesellschaft unterschieden ist, man darauf drängt, dass so eine Gesellschaft nicht wiederkehrt. Also man muss sich verdeutlichen, dass es unter kapitalistischen Bedingungen immer noch Schlimmeres gibt als kapitalistische Verhältnisse, nämlich also genau dieses in Deutschland erstmals Gestalt gewordene Produktionsverhältnis des Todes, also diese ganz bestimmte Form von deutscher Vergesellschaftung, die alles an Schrecken und Elend, was der Kapitalismus hervorbringt, noch einmal ins Unendliche vervielfacht. Und dass es sozusagen zentrale Aufgabe von Gesellschaftskritik sein muss vor diesem Hintergrund, also ein derartiges deutsches Produktionsverhältnis des Todes in Zukunft zu verhindern oder dort einzugreifen, wo ein solches zu entstehen droht oder bereits entstanden ist. Und andererseits geht es zentral darum, überhaupt jene Verhältnisse abzuschaffen, die dazu führen, dass ein Produktionsverhältnis des Todes entstehen kann. Also die kapitalistischen Verhältnisse zu beseitigen, also Ausbeutung und Herrschaft auch in ihrer verdinglichten und versachlichten Gestalt abzuschaffen. Und eine letztendliche Perspektive kann dann vor diesem Hintergrund nur und ausschließlich in einer Befreiung der Individuen von der gewaltförmigen Vergleichung durch den Staat und in einer Befreiung der Produkte von ihrer ebenfalls gewaltförmigen Vergleichung durch den Wert bestehen. Also die Individuen sollen nicht mehr Subjekte sein und die Produkte sollen nicht mehr Waren werden, damit die Produkte grundsätzlich für die Individuen da sind und gleichzeitig die Individuen nie und nimmer für Staat und Kollektiv da sein müssen. Danke.